So oft ich mich jetzt auch schon über diverse Persönlichkeiten hier auf YouTube ausgelassen habe und so sehr ich deren Aussagen vehement ablehnen muss, so muss ich ihnen allen doch eines lassen. Sie sind authentisch. Sie vertreten ihre eigenen Meinungen, ihre eigenen Ansichten, ihre eigene Perspektive auf die Welt. Auch wenn es mir natürlich unmöglich ist, diesen Sachverhalt restlos zu prüfen, so gibt es zumindest aus meiner Sicht keinen Anlass, sie anderweitig einzuschätzen. Das Gleiche lässt sich jedoch nicht über folgende YouTuberin sagen. Lulikes nennt sie sich und sie präsentiert die üblichen Themen und Argumente, die von vielen Mainstream-Feministen und Feministinnen aufgegriffen werden. So weit, so unscheinbar. Auf den ersten Blick lassen sich keine Hinweise darauf entdecken, dass es sich hierbei nicht um eine der vielen jungen Frauen und Männer handelt, die einfach nur ihre Ideen der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Lulikes. Moin ihr da draußen! Ich bin Lu, ich starte heute meinen YouTube-Kanal, in dem ich euch ein bisschen erzählen möchte, was mir stinkt und was ich like. Ich bin 23 Jahre alt, ich bin Schauspielerin und ich war schon ein paar Mal auf dem roten Teppich. Die Kehrseite, das ist ganz schön anstrengend. Stutzig könnte man werden, wenn man sich die Produktionsqualität ihrer Videos anschaut. Aber auch dieser Standard ist in den letzten Jahren auf YouTube immer weiter angestiegen und sollte daher eigentlich nicht mehr für Überraschungen sorgen. So findet sich schließlich auch in ihrer Kanalbeschreibung keine Informationen darüber, dass es sich bei Lu nicht einfach nur um eine normale YouTuberin handeln könnte, die zufälligerweise auch gleichzeitig den Beruf einer Schauspielerin ausübt. Aber was ist das? In späteren Videos taucht plötzlich ein kurzer Hinweis am Ende ihrer Videos auf. Eine Produktion von Pink Stinks? Oh, das bedeutet vermutlich nur, dass Pink Stinks die Videos von Lu gut findet und deshalb unterstützt. Deshalb gibt es ab dem 4.2.2016 für 12- bis 16-Jährige ein eigenes Angebot. Unseren YouTube-Kanal Lu Likes. Hier mimt die Schauspielerin Lara Maria Wichels, Rote Rosen ARD, die YouTuberin Lu, die erzählt, wie sie das Leben auf dem roten Teppich und den ganzen Werbe- und Topmodel-Wahnsinn so findet. Der Kanal bietet eine freche Alternative zu den gängigen beauty-fokussierten YouTube-Formaten, die Kinder heute konsumieren. Oh Mann. Pink Stinks engagiert hier also eine Schauspielerin als Sprachrohr, um junge Mädchen von 12 bis 16 Jahren mit einer ganz bestimmten Weltanschauung zu erreichen. Sollte man das nicht vielleicht etwas transparenter gestalten, vor allem dann, wenn es ein Angebot für junge Menschen ist? Lara Maria Wichels, also die Schauspielerin hinter Lu, sieht das offenbar nicht als Problem an. Ebenso findet Pink Stinks selbst, dass kritische Fragen in Bezug darauf gar nicht gehen und als Rumpöbeln einzustufen sind. Schließlich sagen sie ständig, dass es sich hierbei um eine Schauspielerin handelt. Das stimmt. Wenn ständig für Pink Stinks bedeutet, dass es genau einen Hinweis über den Kanal auf einer Unterseite ihrer Homepage gibt, auf den auch ich nur durch Zufall gestoßen bin, als ich meine Recherchen für mein erstes Video über Pink Stinks vorgenommen habe. Nirgendwo sonst findet sich ein expliziter Hinweis auf eine Schauspielerin und vor allem nicht auf dem YouTube-Kanal selbst. Dabei wäre es hier für die Zuschauer am notwendigsten. Und in den Videos gibt es nur ganz am Ende einen maximal 5 Sekunden langen Hinweis, dass es sich hierbei um eine Produktion von Pink Stinks handelt. Was jedoch alles bedeuten kann, und keine klare Informationsvermittlung darstellt. Kommen wir von der offensichtlich fehlenden Transparenz von Lu Likes und Pink Stinks aber zu den Inhalten, die hier dem jungen Publikum präsentiert werden. So erklärt uns Lu zum Beispiel, was Sexismus ist. Sexismus, das ist doch sowas mit nackter Haut, mit Boobies und mit Hintern und mit Sex und so, ne? Hä? Nee, so easy peasy ist das leider nicht. Hä? Aber woran erkenne ich das denn dann? Das kann ich dir sagen. Leute, es folgt ein kleines Einmaleins des Sexismus. Die Produzenten und Drehbuchautoren von Lu Likes haben wohl nicht ganz verstanden, dass eine hippe und moderne Präsentation nicht das gleiche ist wie eine infantile. Für die Zielgruppe von 12- bis 16-Jährigen sollte man sich vielleicht nicht unbedingt auf ein Teletubby-Niveau begeben. Moment. Ich muss für solche Aussagen kurz mein Outfit wechseln. Ah, viel besser. Hey, Stalljunge. Sattel meinen Gaul. Ich bin um 12 mit der akademischen Elite zum Polo verabredet. Sex ist nicht gleich Sex. Also nicht nur das Sex, was ihr als Sex kennt. Also ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Vielleicht nennt ihr das Poppenvögeln, miteinander schlafen, was weiß ich. Sex ist noch viel mehr. Sex heißt nämlich auf Englisch auch Geschlecht, also männlich oder weiblich. Wenn ein Mann oder eine Frau aufgrund des eigenen Geschlechts schlecht bei einer Sache wegkommt oder verarscht wird, dann nennt man das Sexismus. erfrischend. Wir bekommen diesmal schon zu Beginn eine Definition des besprochenen Begriffs. Wenn ein Mann oder eine Frau bei einer Sache schlecht wegkommen, mit anderen Worten aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt werden, dann handelt es sich um Sexismus. Diese Definition wird sich im Verlauf dieses Videos noch als nützlich erweisen. Nacktsein spielt dabei nicht unbedingt immer eine Rolle. Hier mal ein Beispiel. Ein Palast in Pink, mitten in Berlin. Hier wohnt Barbie in ihrem Dreamhouse, einer Glitzerwelt aus Plastik. Das ist weder, ich habe in der Zeitung gelesen, ein bisschen was von Sexismus. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist rein für die Kinder. Das ist niedlich, das ist lieb zum Anschauen, aber es ist von der Barbie eigentlich überhaupt nichts dabei, was sexistisch ist. Also es ist zwar ein Teil mit Strand und Bikini und so weiter, aber das ist ja für mich überhaupt nicht schön. Moment. Ich habe gar keine nackte Barbie gesehen. Kann ich sexistisch sein? Habe ich nicht gesehen. Ich habe aufgepasst. Nur weil die Barbie nicht nackt in ihrem Barbie-Dreamhouse sitzt, heißt das nicht, dass die Puppe nicht sexistisch ist. Okay, Barbie, also die Puppe, ist laut Lou sexistisch. Jetzt sollte eigentlich die Erklärung kommen, warum das so ist. Seid ihr auch schon so gespannt wie ich? Das Problem sind die Bilder vom Schönsein und Dünnsein, die den Mädels hier eingepflanzt werden, da und da. Und? Kommt da noch was? Nein? Zuerst einmal, wie pflanzt die Barbie-Puppe das den Mädels ein? Diese Formulierung impliziert ein aktives Handeln, also als ob Mattel, die Herstellerfirma der Barbie, sich genau dieses Ziel gesetzt hätte. Das wage ich jetzt schon einmal zu bezweifeln, da Mattel überhaupt gar kein Motiv dafür hätte, so eine psychologische Beeinflussung bei ihrer Kundschaft bzw. den Kindern ihrer Kundschaft zu bewirken. Und zweitens, inwiefern führen Bilder vom Schönsein und Dünnsein dazu, dass Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt werden? Das war doch die Definition von Sexismus, die Lou wenige Sekunden zuvor selbst gegeben hat. Aber ich habe eine schlimme Vorahnung. Der Nachweis dafür kommt mit Sicherheit gleich hinterher. Es gibt sogar Studien darüber, wie viele Mädels diesem Idealbild Barbie hinterhereifern und darunter leiden, weil es faktisch unmöglich ist, so auszusehen. Es gibt Studien darüber. Aha. Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als deinen Worten Glauben zu schenken. Das fällt mir besonders leicht. Schließlich ist ja dieses ganze Format so ehrlich mit seinen Zuschauern und deklariert ständig und überall, dass ich hier eine Schauspielerin vor mir habe, die ihre Rolle nach einem Drehbuch von Pink Stinks spielt. How about new? Es gibt nur Barbies als Fashionista, Mama und Topmodel oder als Freundin von Ken. Ist das eine Berufsbezeichnung? Ich glaube ja. Oder als Dancing Queen. Wie wäre es mal mit einer Managerin, mit einer Pilotin, mit einer Wissenschaftlerin, mit einer Mathematikerin, mit einer Fußballerin? Ja, wie wäre das nur, wenn Mattel endlich mit diesem sexistischen Mist aufhört und das macht, was Lou uns hier vorschlägt? Das ist doch so naheliegend. Stimmt, so naheliegend, dass Mattel bereits im Jahr 1965 eine Barbie als Astronautin herausgebracht hat und im Jahr 1973 eine Chirurgin oder im Jahr 1975 eine Athletin für Olympia mit Goldmedaille oder eine Rockstar-Barbie aus dem Jahr 1986. Oh, und was ist das? Eine Präsidentschaftskandidatin, eine Polizistin, eine Pilotin und sogar eine Wissenschaftlerin und eine Fußballtrainerin. Diese verdammten Sexisten. You went full retard, man. Never go full retard. Aber nein, Lou ist noch lange nicht fertig. Schließlich kann nicht nur eine Firma für den gesamten Sexismus auf dieser Welt verantwortlich sein. Es gibt natürlich noch weitere Beispiele in der Werbung und Lou zeigt diese in ihrem Video. Da ich diesen Themenpunkt aber bereits zu Genüge besprochen habe, hier nur ein Beispiel von ihr, welches besonders heraussticht. Hallo liebe Kinder! Total realistisch, genau. Er kommt von der Arbeit, sie kocht. Ist das bei euch zu Hause auch so? Postet mal bitte, wer von euren Mamis arbeiten geht. Das würde mich echt interessieren. Ich glaube, das sind mehr als so 2-3. Arbeit ist nicht gleich Arbeit. Frauen haben in Deutschland noch immer signifikant häufiger eine Teilzeitbeschäftigung als Männer. Aus diesem Grund ist es vollkommen legitim, ein Abbild der Realität in der Werbung zu präsentieren, in der Frauen, oder sollte ich eher sagen Mütter, häusliche Arbeit verrichten, da sie weniger häufig einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen und deshalb mehr Zeit für eben jene häusliche Arbeit haben. Man muss mit dieser Darstellung nicht konform gehen. Dem Werbetreibenden hier aber zu unterstellen, er wäre sexistisch, weil er die reale Situation in der Gesellschaft für seinen Werbeclip aufgreift, um eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen und für diese eine bestimmte emotionale Assoziation mit dem beworbenen Produkt zu schaffen, ist ideologisch motivierte Meinungsmache. Und wo steckt da jetzt dieser Sexismus? Na, das Bild, dass die Frau schön an den Herd gehört. Warum fällt es manchen Leuten so schwer zu verstehen, dass Medien auch ein deskriptives Bild der Gesellschaft zeichnen können und kein präskriptives Leitmotiv vorgeben müssen, nach dem sich die gesamte Bevölkerung richten soll? Mich würde ja mal eine kritische Analyse dieses Werbeclips interessieren. Ist es jetzt also okay, andere Verkehrsteilnehmer zu manipulieren und damit Unfälle zu provozieren, um dabei mal so richtig ablachen zu können? Oder handelt es sich hier vielleicht einfach nur um eine Werbung, die beim Zuschauer eine bestimmte Emotion, nämlich Freude, erzeugen möchte? Die Einschätzung darüber überlasse ich euch. Kennt ihr die Werbung, womit Waschmaschinen beworben werden? Alles, was ihre Frau glücklich macht. Ach ja, stimmt ja. Wir Frauen, wir sind ja genetisch mit Waschmaschinen verwandt. Wusstet ihr das gar nicht? Und außerdem haben Frauen also extra kleine Hände, um besser in den Ecken zu putzen. Die kommen da besser rein in die kleinen Ecken. Am nächsten Tag beginnst du mit der Arbeit. Du fängst um 6 Uhr an zu putzen. Zeig mal deine Hände, die sind kleiner wie meine. Damit kommst du besser in die Ecken zum Putzen. So Leute, und genau das ist Sexismus, denn Männer können es genauso gut. Sicherlich. Weil Männer natürlich niemals für das Illustrieren oder für die Werbung von Waschmaschinen eingesetzt werden. Das würde sich kein Werbetreibender trauen, weil das Patriarchat sonst harsche Strafen verhängen würde. Und dass die überwältigende Mehrheit der Werbung für Waschmaschinen weder von Männern noch von Frauen bevölkert wird, sondern nur das Produkt und die Funktionen anpreist, lassen wir hier natürlich auch unerwähnt. Würde die Narration auch ein bisschen stören, und das können wir gerade einem sehr jungen Publikum unter keinen Umständen zumuten. Sonst würden die noch kritische Gedanken entwickeln. Gott behüte. Sexismus gibt es natürlich auch mit nackter Haut. Und zwar dann, wenn eine Frau sexualisiert dargestellt wird. Wie war das? Und zwar dann, wenn eine Frau sexualisiert dargestellt wird. Eine Frau? Moment, da war doch was. Wenn ein Mann oder eine Frau aufgrund des eigenen Geschlechts schlecht bei einer Sache wegkommt oder verarscht wird, dann nennt man das Sexismus. Ich brauch den Stuhl. Stellt euch das Ganze mal mit Penissen vor. Penis. So nach dem Motto Penisse. Die haben ja nichts mit dem Typen zu tun, an dem sie hängen. Der hat ja keine Persönlichkeit. Das würde man nicht machen. Die Männer würden sich verarscht vorkommen. Erneut könnte ich jetzt auf den Doppelstandard hinweisen, der hier von unserer Darstellerin vorgetragen wird. Schließlich werden Frauen durch solche Werbung eindeutig und nicht wegdiskutierbar diskriminiert, während bei Männern... Entweder gibt es sowas nicht oder bei Männern würde man sowas nicht machen, das würden die sich ja gar nicht gefallen lassen. Blöd nur, wenn von Lou selbst in einem ihrer früheren Videos genauso ein Beispiel vorgebracht wird. Hi, ich bin's wieder, eure liebe Lou. So, ich war also bei Douglas und da begrüßt mich im Schaufenster ein Boy. Der hat nix an. Der ist also nackt. Nackig. Klingt irgendwie nach sexualisierter Darstellung. Aber eines Mannes? What? Eingeölt bis zum Mond. Muskeln bis zum geht nicht mehr. Und der steht da, wie gesagt, nackig. Und vor ihm, vor seinem Schritt, da steht eine ziemlich große Parfümflasche von Job. So nach dem Motto Penisse, die haben ja nichts mit dem Typen zu tun, an dem sie hängen. Der hat ja keine Persönlichkeit. Das würde man nicht machen. Die Männer würden sich verarscht vorkommen. Da bleibt mir nur noch folgende Frage an Pink Stinks zu stellen. Ganz ehrlich, Leute. Warum? Aber Lou vermittelt uns noch ein paar weitere Kritikpunkte, die sie an gegenwärtiger Werbung hat. Generell finde ich es sehr interessant, wie Männer in der Werbung gucken und wie Frauen gucken. Ich erspare euch an dieser Stelle das nachfolgende Fremdschamfest, in dem Lou versucht, das eben Gesagte schauspielerisch darzustellen. Aber wie immer findet ihr die Quellen zu den Originalvideos in der Videobeschreibung. Falls ihr euch das also im Detail antun wollt, nur zu. Ich hingegen springe jetzt direkt zu ihrer Konklusion. Der wesentliche Unterschied ist, die Frau guckt süß, unterwürfig und... Hey, nimm mich, pass auf mich auf, ich bin sie passt nicht an, etc. Und der Mann sagt, hey, Baby, ich bin geil. Und wenn du nett genug für mich bist, dann komm her. Man könnte ja fast denken, dass es das Ziel der Werbetreibenden wäre, auf die bewussten und unbewussten Wünsche bestimmter Zielgruppen einzugehen. Man hat schließlich noch nie festgestellt, dass es einen Geschlechtsdimorphismus bei der Partnerwahl gibt und dass Frauen andere Merkmale in Männern attraktiv und begehrenswert finden, sowie umgekehrt. Dass im statistischen Mittel mehr Männer Eigenschaften an Frauen bevorzugen, die Jugendlichkeit, Schönheit und Bereitschaft zum Sex repräsentieren, sowie Beschützerinstinkte ansprechen, ist schließlich nur eine unbewiesene sexistische Hypothese alter Männer in weißen Kitteln. Das gleiche gilt für Befunde dafür, dass Frauen im statistischen Mittel und vor allem zu bestimmten Phasen des Menstruationszyklus Merkmale in Männern attraktiv finden, die Dominanz und sozialen Status repräsentieren. All das konnte natürlich nur in bösen Untersuchungen aus den patriarchalen Fachgebieten der Biologie und Evolutionspsychologie festgestellt werden. The power of Anita compels you! Women should learn to take precautions to protect themselves. The power of Anita compels you. Women in the first world are not oppressed. The power of Anita compels. Und Lou hat natürlich eine wunderbare Begründung und felsenfeste Nachweise für ihre Argumente. Warum wird es immer so in der Werbung dargestellt? Ständig das Bedürfnis, sich optimieren zu können, noch einen draufzusetzen, noch besser zu werden, noch schöner zu werden. Das ist doch schrecklich. What, huh? What? What? Aber damit nicht genug. Lou beschäftigt sich auch intensiv mit dem gesamtgesellschaftlichen Problem des Mansplainings und gibt natürlich auch dazu ihre Gedanken zum Besten. Ich würde super gerne mal mit euch über ein Video sprechen, das ich seit Wochen auf Facebook sehe. Totally win-win, Tom. And what's more, based on... Kevin, I'd like you to run with this from here on. Hey, I'm sorry, go ahead. Can I finish my sentence? No, no, please. Let him go on. Hey, stop. Hey, hey, Mrs. Shut up. Sorry, quiet. Calm down a bit here, Kelly. Kennt ihr das? Also ich könnte euch 1000 Situationen erzählen, in denen mir das schon mal passiert ist. Klar kannst du das. Und die stammen auch mit Sicherheit nicht aus der Feder eines Mitarbeiters von Pink Stinks, für die du hier das Aushängeschild spielst. Mansplaining? Komisches Wort. Mansplaining. Where was it you graduated from again? The University of Kommt aus dem Englischen. Man. Mann. Explain. Erklären. Bedeutet. Der Mann erklärt. Aber jetzt nicht so, ja klar kann ich dir das erklären. Also... Wenn ich ihn gefragt habe, nee, eher so. Na Schätzchen, soll ich dir mal zeigen, wie die Welt funktioniert? Ob du es wissen willst oder nicht, ist mir schon egal. Das kriegst du jetzt in dein kleines Köpfchen rein. Besonders häufig tritt es auf, wenn Frau sich in männliche Sphäre begibt. Ihr kennt es bestimmt. Ich war am Wochenende mit einer Freundin im Skatepark. Sonne, 25 Grad. Wir beide wollten skaten. Ja, ich hab's sehen. Mr. Strawman, give me a break. You are a retard. It's too much to take. You're full of shit. And everyone knows this. No point in trying to sound the chick, you goofy Mr. Strawman. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was in so einem Skatepark los ist. Ziemlich viele Boys. Und wir wollen gerade so anfangen zu skaten. Ich habe nicht eine Sekunde meinen Fuß auf dem Board. Da kommt so ein Typ angerollt und sagt, na Mädels, wem habt ihr denn das Board geklaut? Mr. Strawman! Nobody cares! These facts you make up are too dumb to bear. Too dumb to bear. There is no way people can believe you when your entire logic leaks of poop juice. Sorry Lou, deinem anekdotischen Erfahrungsbericht könnte man maximal einen kleinen Funken Glauben schenken, wenn nicht inzwischen klar wäre, dass du hier einen Text aus einem fremd verfassten Drehbuch abliest. Falls dem nicht so wäre, hätte er zwar immer noch kein argumentatives Gewicht, aber immerhin würde man sich als Zuschauer nicht vollkommen verdummbeutelt vorkommen. Umso trauriger ist es, dass es dir offenbar gelingt, viele deiner jungen Zuschauerinnen reinzulegen, da sie gutgläubig davon ausgehen, dass es sich hier um eine echte YouTuberin und nicht um ein gestelltes und produziertes Meinungsmacherprojekt einer Nichtregierungsorganisation handelt. Das ist ja auch ganz witzig, ne? Dieses kleine Beispiel. aber es gibt einfach Situationen, in denen es super beschissen ist, in der Schule oder im Job zum Beispiel. Wenn man einfach nicht zu Wort kommt, wenn man unterbrochen wird. Das ist derbe ungeil. Und außerdem ist es respektlos gegenüber Frauen. Oh man! Oh God! Oh man! Oh God! Oh man! Oh God! Respektlosigkeit. Ah ja. Wie heißt es doch so schön? Respekt bekommt man nicht geschenkt, man muss ihn sich verdienen. Das gilt nicht nur im echten Leben, denn diese Videos von Pink Stinks sind genau das Gegenteil von einer Handlung, mit der man sich Respekt verdient. Und solche Situationen bestärken leider auch die angeblich so großen Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Fassen wir zusammen. Pink Stinks beweist mit dem Projekt Lou Likes und der damit verbundenen Transparenzlosigkeit, dass sich bestimmte feministische Ideen nicht in einer offenen Debatte behaupten können. Stattdessen wird mit verdeckten Karten gespielt und nur so viel offenbart, dass man sich vor eventuellen juristischen Folgen absichern kann. Gleichzeitig richtet man seine Botschaften an ein möglichst junges und damit weniger kritisches, aber sehr formbares Publikum, um maximalen Einfluss bei einer sehr geringen Chance für Gegenwind ausüben zu können. Wie das dann mit der propagierten Transparenz auf der Pink Stinks Homepage zusammenpasst, bleibt mir ein großes Rätsel. Liebe Lou, auch wenn es nicht deine eigenen Ideen sind, so solltest du dir doch einmal die Frage stellen, ob deren Inhalte wirklich so korrekt sind und ob eure Vorgehensweise noch in einem moralisch vertretbaren Rahmen stattfindet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Außerdem solltet ihr mal einen Blick auf meinen neuen Livestream-Kanal werfen, auf dem ich in Zukunft Gespräche und Debatten mit verschiedenen Persönlichkeiten veranstalten werde. Ankündigungen für kommende Livestreams bekommt ihr entweder über meinen Twitter-Account oder über euren YouTube-Feed, sobald ihr dort abonniert habt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Dr. Rant.